Nun, auf diese Weise gilt es jedem Menschen, welcher richtet. Du bist ohne Entschuldigung, wo du den anderen richtest, verurteilst du nur dich selbst, denn, während du richtest, tust du das Nämliche. Wir wissen aber, dass Gottes Gericht nach der Wahrheit kommt über die, welche solches tun. Meinst du, o Mensch, der du richtest, die solches tun, und tust es doch selbst, dass du dem Gerichte Gottes entgehen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und denkst nicht daran, dass Gottes Güte dich zur Buße drängt? Ja, mit deinem Starrsinn und der Unbußfertigkeit deines Herzens sammelst du dir Zorn auf den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der da wird vergelten einem jeden nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer im guten Werk nach Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit trachten, ewiges Leben, den Widersprechern aber, die nicht der Wahrheit sondern der Ungerechtigkeit folgen, Zorn und Grimm, Drangsal und Bangen kommt über die Seelen aller Menschen, die das Böse schaffen, wie des Juden zuerst so auch des Griechen, Herrlichkeit, Ehre und Friede für alle, die das Gute wirken, wie für den Juden zuerst so auch für den Griechen. Denn bei Gott ist kein Ansehen der Person. Denn die da ohne Gesetz sündigten, werden auch ohne Gesetz verloren gehen, und die mit Gesetz sündigten, werden durch Gesetz gerichtet werden, denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerecht gesprochen werden. Wenn denn Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur tun, was das Gesetz sagt, so sind sie, die kein Gesetz haben, sich selbst Gesetz, zeigen sie ja, wie des Gesetzes Werk ihnen ins Herz geschrieben ist, indem ihr Gewissen sein Zeugnis dazu gibt und die Gedanken hinüber und herüber teils verklagen, teils auch entschuldigen, für den Tag, da Gott richten wird, was in den Menschen verborgen ist, durch Jesus Christus laut meines Evangeliums. Wenn aber du dich einen Juden nennst und stützest dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst, worauf es ankommt, Kraft deiner Gesetzesbildung und glaubst nun ein Führer für Blinde, ein Licht für die in der Finsternis zu sein, ein Erzieher für Unverständige, ein Lehrer für Unmündige, weil du ja die Erkenntnis und die Wahrheit leibhaftig hast im Gesetze, nun du, der du den anderen lehrst, lehrst dich selbst nicht? Du predigst nicht zu stehlen und stiehlst? Du verbietest den Ehebruch und brichst die Ehe? Du verabscheust die Götzenbilder und raubst Tempel aus? Du, der du dich des Gesetzes rühmst, verunehrst Gott durch die Übertretung desselben? Wird doch der Name Gottes um euretwillen unter den Heiden gelästert, wie geschrieben steht? Ja, die Beschneidung ist eine gute Sache, wenn du das Gesetz tust, bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist dir deine Beschneidung zum Gegenteil ausgeschlagen. Wenn nun der Unbeschnittene die Gerechtsarme des Gesetzes beobachtet, wird ihm denn nicht sein Unbeschnittensein als Beschneidung angerechnet werden? Ja, der physisch Unbeschnittene, der doch das Gesetz erfüllt, wird dich richten, der du samt Buchstaben und Beschneidung Übertreter des Gesetzes bist. Jude ist nicht, wer es dem Augenschein nach ist, Beschneidung nicht, was man am Fleische sieht, sondern Jude ist, der es im Verborgenen ist, und Beschneidung, die am Herzen geschieht, im Geist, nicht buchstäblich, wo der Ruhm nicht kommt von den Menschen, sondern von Gott.